Erster, die Kraft von Gott kam über mich. Er brachte mich in ein Tal. Das Tal war voll mit alten Knochen. Zweiter, er führte mich überall an den Knochen vorbei. Es lagen sehr viele Knochen auf dem Boden. Sie waren ganz trocken. Dritter, er fragte mich, Mensch, können diese Knochen wieder lebendig werden? Ich antwortete, Herr, mein Gott, nur du weißt das. Vierte. Dann sagte er zu mir, sprich zu diesen Knochen. Sag ihnen, ihr trockenen Knochen, hört das Wort von Gott. Fünfter, Gott sagt zu diesen Knochen, ich bringe Atem in euch. Dann werdet ihr wieder lebendig. Sechster, ich gebe euch Muskeln und Fleisch. Ich ziehe Haut über euch. Dann gebe ich euch Atem. Ihr werdet leben und wissen, ich bin Gott. Siebter, ich sprach so, wie Gott es mir befahl. Da gab es ein lautes Geräusch. Die Knochen bewegten sich und kamen zusammen. Achter, ich sah Muskeln und Fleisch auf den Knochen wachsen. Dann kam Haut darüber. Aber sie atmeten noch nicht. Neunter, Gott sagte zu mir, sprich zum Wind. Sag zum Wind, komm von überall her. Bring diesen Toten den Atem, damit sie leben. Zehnter, ich sprach so, wie Gott es mir befahl. Da kam der Atem in sie. Sie wurden lebendig und standen auf. Es war eine sehr große Gruppe. Elfter, er sagte zu mir, diese Knochen sind das ganze Volk Israel. Die Leute sagen, wir sind wie trockene Knochen. Wir haben keine Hoffnung mehr. Zwölfter, darum sag ihnen, Gott sagt, ich öffne eure Gräber. Ich hole euch heraus. Ich bringe euch zurück in das Land Israel. Dreizehnter, dann werdet ihr wissen, ich bin Gott. Ich öffne eure Gräber und hole mein Volk heraus. Vierzehnter, ich gebe euch meinen Atem. Dann werdet ihr leben. Ich bringe euch in euer Land. Dann wisst ihr, ich habe es gesagt und ich tue es. Fünfzehnter, Gott sprach wieder zu mir. Sechzehnter, er sagte, nimm ein Stück Holz. Schreib darauf, für Juda und seine Freunde. Nimm ein zweites Stück Holz. Schreib darauf, für Josef und ganz Israel. Siebzehnten, halte beide Stücke zusammen in deiner Hand. Sie sollen wie ein einziges Stück Holz werden. Achtzehnter, dein Volk wird dich fragen, was bedeutet das? Erkläre es uns. Neunzehnter, sag ihnen, Gott sagt, ich nehme das Holz von Josef. Ich lege es zum Holz von Juda. In meiner Hand werden sie eins. Zwanzigstens, halte die zwei Stücke Holz so, dass alle Leute sie sehen können. Einundzwanzigster, sag ihnen, Gott sagt, ich hole die Israeliten aus den anderen Ländern. Ich sammle sie von überall. Ich bringe sie in ihr Land. 22. Ich mache sie zu einem einzigen Volk in ihrem Land. Sie werden nur noch einen König haben. Sie werden nie mehr zwei Völker sein. 23. Sie werden nicht mehr falschen Göttern dienen. Ich rette sie von ihren Sünden. Sie werden mein Volk sein und ich bin ihr Gott. 24. Mein Diener David wird ihr König sein. Alle haben dann nur einen Hirten. Sie werden nach meinen Regeln leben und mir gehorchen. 25. Sie werden in dem Land wohnen, das ich Jakob gab. Ihre Kinder werden dort für immer wohnen. David wird für immer ihr Anführer sein. 26. Ich schließe mit ihnen einen Vertrag für den Frieden. Dieser Vertrag gilt für immer. Mein heiliges Haus wird für immer bei ihnen sein. 27. Ich werde bei ihnen wohnen. Ich werde ihr Gott sein. Sie werden mein Volk sein. 28. Dann werden alle Völker wissen, ich bin Gott. Ich mache Israel heilig. Mein heiliges Haus bleibt für immer bei ihnen.